Und über die Psychologie des Kaufens mit virtuellen Währungen im Netz wollen wir jetzt mit Professor Martin Kocher sprechen. Er ist Verhaltensökonom und hat sich mit dieser Art Geld befasst. Ich grüße Sie. Guten Tag. Jeder weiß ja, wenn man nicht bar bezahlt, sondern mit Karte, dann gibt man sein Geld leichtfüßiger aus. Trifft das auch zu, wenn es um virtuelles Geld geht? Ja, das trifft absolut zu. Also je intangibler, je weniger physisch eine Zahlungseinheit ist, desto spendabler, desto risikofreudiger sind die Konsumenten. Das wird auch ausgenutzt von den Unternehmen, die diese Währungen herausgeben oder die diese Währungen verwenden. Das heißt, Konsumenten müssten eigentlich vor diesen Währungen oder den Folgen des Umgangs mit diesen Währungen geschützt werden? Ja, das ist eine philosophische Frage, ob das notwendig ist. Ich glaube, es ist wichtig, sie daran zu erinnern. Ob sie wirklich geschützt werden müssen davor, hängt davon ab, ob das nicht auch Vorteile bringt für die Konsumenten. Also es gibt durchaus auch Vorteile dieser virtuellen Währungen, wie zum Beispiel eben die Begrenzung auf gewisse Summen. Zum Beispiel Amazon nennt als einer der Gründe für die Einführung der neuen Währung, der Amazon Coins, dass sie für Kinder besser überwachbar sind. Die können dann einkaufen, ohne mit der Kreditkarte der Eltern einkaufen zu müssen. Also es gibt durchaus auch Vorteile. Wir haben es ja eben in dem kleinen Beitrag gehört, dass es keine Behörde, keine Kontrollinstanz gibt für diese virtuellen Währungen. Gibt es da überhaupt niemanden, der irgendwie einen Überblick hat, was da läuft in dieser Welt? Da gibt es tatsächlich niemanden, der das kontrolliert. Es ist auch unklar rechtlich, ob die jeweiligen nationalen Institutionen verantwortlich sind. Da gibt es Diskussionen unter Juristen darüber. Es gibt aber natürlich klarerweise Beobachtung durch die Europäische Zentralbank. Die hat vor kurzem einen Bericht herausgegeben zu diesem Thema, um eben sicherzustellen, dass es eine gewisse Beobachtung gibt. Aber es ist nicht klar, ob sie diesen Markt regulieren kann. Dazu gibt es noch keine eindeutige Meinung der Experten. Ist es denn möglich, gegen Missbrauch vorzugehen? Es ist ja eben auch angedeutet worden, dass da die Schattenwirtschaft profitiert. Ja, es soll sogar Menschenrechtsverletzungen geben. Also ein Kollege, der über dieses Thema bei uns in der Redaktion gesprochen hat, der auch das Gespräch mit Ihnen vorbereitet hat, der sagte, dass es chinesische Häftlinge gibt, die da im Gefängnis War of Warcraft spielen und dafür diese Credit Points bekommen. Das ist ja irgendwie, glaube ich, nicht so gemeint gewesen mit dieser virtuellen Währung. Da gibt es tatsächlich sehr viel Diskussion. Die Natur dieser Tätigkeiten im Schatten der Wirtschaft ist halt, dass man sehr schwer feststellen kann, ob das tatsächlich passiert oder nicht. Es gibt Gerüchte. Man muss aber, glaube ich, ganz klar unterscheiden zwischen verschiedenen Typen dieser virtuellen Währungen. Der eine Typus ist mehr gedacht als Kundenbindungsprogramm, Amazon Coins oder Bonusmeilen und so weiter im Endeffekt. Da ist auch ganz klar, dass es einen Wechselkurs gibt, einen fixen Wechselkurs zwischen der realen Währung und diesen Kundenbindungswährungen oder virtuellen Währungen. Bitcoin ist eine andere Sache. Da geht es tatsächlich um eine eigene Währung ohne zentrale Steuerung, die frei floatet. Das heißt sozusagen, es gibt einen Wechselkurs, der sich ergibt am Markt. Und es ist sehr, sehr unklar, wie das gesteuert wird, weil es keine zentrale Einheit gibt, kein Unternehmen gibt, das dahinter steht und dafür verantwortlich gemacht werden kann. Sie haben das Stichwort genannt, Bonusmeilen, entweder bei Fluggesellschaften oder bei der Bahn. Das ist ja auch eine virtuelle Währung, aber könnte man nicht einfach sagen, okay, ich gebe dir so und so viel Geld statt Bonusmeilen? Rechnen die Unternehmen nicht damit, dass die Leute das größtenteils doch gar nicht eintauschen? Da würden sich viele, glaube ich, viel Flieger freuen, wenn man Geld dafür bekommen würde. Das ist genau der Punkt. Viele Unternehmen rechnen damit, dass ein Großteil dieser Meilen nicht eingetauscht wird. Es gibt Schätzungen, dass es mehr Meilen im Umlauf gibt als US-Dollars auf der ganzen Welt. Die dürften auch stimmen, diese Schätzungen. Da geht es um Kundenbindung, da geht es darum, sozusagen den Leuten etwas zu geben, wo sie glauben, sie besitzen etwas, aber da was nicht eingetauscht wird. Das wird sozusagen irgendwie mental anders verbucht als tatsächliches reales Geld und davon profitieren klarerweise die Unternehmen, die diese virtuellen Währungen verwenden. Herr Kocher, gehen eigentlich von virtuellen Währungen auch Gefahren für die ganz reale Wirtschaft mit ganz realen Gütern aus? Also dieser Bericht der Europäischen Zentralbank, der jetzt ein paar Monate alt ist, kommt zu dem Schluss, dass im Moment keine Gefahren ausgehen. Dafür ist das Volumen viel zu gering. Also wir sprechen jetzt von sehr, sehr kleinen Volumina. Aber es ist nicht auszuschließen, dass in 5, 10 Jahren es durchaus Gefahren gibt. Es gibt auch bei virtuellen Währungen Inflation, es gibt auch bei virtuellen Währungen Schwankungen. Das heißt sozusagen, die Schlussfolgerung dieses Berichts ist, dass die EZB diesen Markt, diesen Bereich weiter monitoren wird, beobachten wird und möglicherweise in 5 Jahren zu einem anderen Schluss kommen wird. Erklären Sie uns das. Wie kann es Schwankungen geben bei virtuellen Währungen? Also es gibt doch auch keine Leitwährung, die irgendwie da steht, oder der Goldkurs oder irgendwie sowas. Wie kann das sein? Also zum Beispiel Bitcoins werden auf Online-Tauschbörsen gehandelt und da bestimmen die Nachfrage und das Angebot den Preis dieser Währung. Das hat extrem starke Auswirkungen. Also im Sommer 2011 war der Kurs ungefähr bei diesen knapp 30 Euro wie heute von einem Bitcoin. Im Juni 2012, also ein Jahr später, war der Kurs bei 2-3 Euro. Und dann stieg er wieder auf diese 30 Euro bis vor kurzem. Das heißt sozusagen, da gab es im Bereich mal 10 Veränderungen des Wertes. Und das hängt ganz klar von Nachfrage und Angebot ab. Und nachdem es da keine zentrale Institution gibt, ist auch unklar, warum das so ist. Da gibt es Leute, die darauf spekulieren, gehe ich mal davon aus. Das ist wie ein Casino. Könnte man aber nicht sagen, dass, wenn man jetzt über diese Bitcoins nachdenkt oder Facebook-Credits oder Bonusmeilen, könnte man nicht sagen, dass auch die von den Staaten herausgegebene Währung eigentlich virtuell ist? Denn es ist ja ein Stück Papier, da steht drauf, dieses Stück Papier ist 100 Euro wert. Natürlich, also alles, was wir vertrauensvoll als Tauschmittel akzeptieren, ist eine Währung. Und es ist völlig egal, ob das ein wertvolles Stück Papier ist oder ein wertloses Stück Papier. Genau, zum Beispiel Tulpenzwiebeln, Muscheln, Steine und so weiter und so weiter. Währungen haben gewisse Funktionen und alles, was diese Funktionen erfüllt, das sind 3 wichtige Funktionen, die Zahlungsmittelfunktion, also die Tauschfunktion ist das, die Wertaufbewahrungsfunktion, dass man also praktisch sozusagen diese Zahlungsmittel aufbewahren kann und später wieder verwenden kann, und die Recheneinheitsfunktion. Und gewisse Dinge erfüllen diese Funktionen eben besser, andere Dinge weniger gut. Zum Beispiel eben die Wertaufbewahrungsfunktion wird eben besser in der Regel durch eine staatlich gestützte, gelenkte Zentralbank garantiert, als wie durch ein privates Unternehmen oder durch ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk. Kann denn der Mensch genug Abstraktionsvermögen aufbringen, was die virtuellen Währungen angeht, um damit verantwortlich umzugehen, oder ist es damit genauso wie mit normalem Geld? Also das ist ähnlich wie mit normalem Geld. Tatsächlich ist es so, da gibt es erste Evidenz dafür aus neuroökonomischer Sicht, dass wir das ein bisschen anders verbuchen. Geld hat natürlich klarerweise eine Aktivierung im Gehirn zur Folge, in verschiedenen Bereichen, und man kann sehen, erste Evidenz zeigt das, dass eben reales Geld ein bisschen anders wirkt als virtuelles Geld oder eben verschiedene Währungseinheiten unterschiedlich wirken, und da sind dann gewisse Bereiche des Gehirns betroffen. Das würde uns vielleicht ein bisschen zu weit führen, außerdem kann ich es im Radio ganz schlecht zeigen, wo das dann verbucht wird, wo es aktiviert wird. Das sagt der Verhaltensökonom Walter Kocher über die Rolle von virtuellem Geld. Danke für das Gespräch. Vielen Dank.